so traurig da, ich glaub, du hast kein Geld. Es ging uns früher allen so, denn pleite war die Welt. Doch heute geht es besser schon, das merkt ein jeder Mann. Wir wollen deshalb fröhlich sein und lustig fest daran. Holdrio, Holdrio, ich habe auch kein Geld und bin doch immer froh. Los, seid heute los, ich kann, singt und lacht. Lasst euch die Sorgen, die der Alltag raubt. Los, aus die Jugend, schicket die zurück. Wenn sie vergangen war, sein Augenblick. Wir wollen heute lustig sein und uns beim Tanz erfreuen. Wenn du ein nettes Mädel hast, das wirst du nie bereuen. Die Liebe ist noch steuerfrei, drum nutz sie richtig aus. Denn wenn sie erst versteuert wird, dann ist gleich alles aus. Holdrio, Holdrio, wir lieben alle gern und küssen sowieso. Drum seid heute lustig, tanz, sing und lach. Und schunkelt fest im Schritt. Es lebe die Gemütlichkeiten, macht mal endlich mit. Drum singe, lache dich gesund, was kostet heute die Welt? Wenn du noch was versetzen kannst, da hast du immer Geld. Holdrio, Holdrio, wir schunkeln alle gern und sind auch immer froh. Drum seid heute los.